studiert. Man hält den Mund, weil man sonst den Job verliert. Heute Schluss, wir brauchen Platz zum Wohnen. Sehen wir nichts, ja dann werden wir so leben. Hau den Bullen und die Schädel ein. Wir schlagen zurück, auch wenn wir unseren Job verlieren. Wir brauchen keine Atommülldeponie. Wir wollen nur leben in einer Demokratie. Schlag die Bullen, schlag sie tot. Schlag den Makler, schlag den. Schlag den Träumer, schlag den Trost, schlag den Strauß, Platz ist raus. Schlag den Bull, schlag den Tod, schlag den Makler, schlag den Tod. Schlag den Tandler, schlag den Tod. Schlag den Makler, schlag den Tod. Schlag den Tandler.